Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 12. Zelebriere 20 Jahre Geocaching mit auf einem Community Celebration Event. Da das 20. Jahr aus koronalen Gründen zu Hause bleibt, hat sich Geocaching.com überlegt, den Veranstaltungszeitraum für Community Celebration Events bis zum 31. Dezember 2021 auszudehnen. Das nimmt den Stress raus und man hat am Ende dieses Jahres keine CC-Eventflut. Damit die Sache rund wird, hat man auch gleich das zu erhaltende Icon angepasst. Der eine oder andere könnte aus pandemischen Gründen auf den Gedanken kommen, dass Nachtcaches derzeit eine tolle Alternative seien, da nachts im Wald gegebenenfalls nicht so viel los ist. Aus diesem Grund möchte ich in Sachen Änderung des Waffengesetzes auf Folgendes aufmerksam machen. Der Deutsche Jagdverband ließ am 19.02.2020 verlauten, dass jagdrechtliche Verbote der Verwendung von Schalldämpfern in den letzten Jahren in den meisten Bundesländern, das heißt bis auf Bayern, Bremen und Hamburg, aufgehoben wurden, wobei in Bremen und Bayern meist Ausnahmen zugelassen werden. Auch die Waffenbehörden der meisten Bundesländer sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, bei Jägern das Bedürfnis anzuerkennen und haben entsprechende Erlaubnisse erteilt. Dummerweise hat im November 2018 das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Jäger in der Regel kein Bedürfnis haben. Der Gesetzgeber sieht das anders und hat nun bei der Änderung des Waffengesetzes eine bundeseinheitliche Regelung geschaffen. Dummerweise bleiben für Jäger bestehende jagdrechtliche Verbote noch bestehen und sind zu beachten. Dennoch bedeutet das für die Geocacher, dass sie nachts gegebenenfalls den Knall nicht hören, wenn sie unbeleuchtet durchs Gesträuch krauchen. Daher gilt der altbewährte Tipp, Nachtcachen im Jagdgebiet immer mit eingeschalteter Kopflampe. Warum? Weil auch dem letzten Jäger klar ist, dass es kein Wild mit Frontscheinwerfer gibt. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der jagdliche Einsatz von Nachtzieltechnik bislang verboten war und dies grundsätzlich auch bleibt. Das waffenrechtliche Verbot wird nun zwar gelockert, aber nicht aufgehoben. Und es gibt das sachliche Verbot nach dem Bundesjagdgesetz, das weiter bestehen bleibt, sowie gegebenenfalls entsprechende landesrechtliche Verbote. Künstliche Lichtquellen, unter anderem Infrarotaufheller, zum Teil in Restlichtverstärkern verbaut, die mit der Waffe verbunden sind, bleiben weiterhin verboten. Solche Geräte dürfen nicht auf der Waffe angebracht werden, was wiederum bedeutet, dass der Jäger den unbeleuchtet krauchenden Geocacher nicht per Nachtsichtgerät erkennen kann, wenn er gerade durch das Zielfernrohr schaut. So wissen wir nun, was gegebenenfalls nachts im Wald passiert oder passieren könnte. Derzeit in den Weiten des Weltraums, genauer gesagt in der Sprilkstraße des Beta-Quadranten. Traveling Jacks Cacherwelten, Kapitel 13. Synchronität. Irgendwo in der Sprilkstraße des Beta-Quadranten. Computer, eine Krautadelle, heiß mit Senf. Sekunden später nimmt Kapitän Jan Lück von Quark die heiße Köstlichkeit aus dem Replikator. Mit dem letzten Bissen im Mund formuliert er: Bambuta, perfümliche Plockbuck bei Orpopreif. Femfeib, keine Ahnung, Komma 357. Wir befinden uns auf dem Weg ins Tiralun-System. Derzeit keine besonderen Vorkommnisse. Halt, Korrektur. Das Seidenmatter-Müsli ist alle. Bitte um Erinnerung beim nächsten Bunkern. Erinnerungseintrag erfolgt, antwortet gefällig eine sinnliche Frauenstimme aus dem Nichts. Captain, auf die Brücke! Erschallt kurze Zeit später eine weitere Stimme aus einem Lautsprecher. Als der Captain die Brücke betritt, informiert ihn sein erster Offizier, Commander Tolbar, über einen offensichtlich steuerlos im Raum treibenden Raumfrachter. Lieutenant Geier, die Kommunikationsoffiziöse, hatte bereits versucht, den Frachter frequenzübergreifend zu kontaktieren, bislang jedoch ohne Erfolg. Auf den Schirm, befiehlt Jan Lück. Informationen? Es ist die Bettlin 7, Raumfracher der GC-Klasse. Eigner ist die Bettlin Company. Derzeit auf dem Weg zu Tiralun 6. Als Fracht sind Ersatzteile für die Trilithiumminen gemeldet. Der Scan zeigt allerdings keine Lebensformen an Bord, antwortet Tolba. Laden Sie das Logbuch herunter. Letzter Eintrag ist das Auftauchen einer mehrere hundert Kilometer langen Schildkröte, die Elefanten auf dem Rücken trägt, dann 1O, bleiben Sie ernst. Nein, Captain, ernst heißt der Kommandant. Er fliegt, abgesehen von einem Wartungsroboter, den Frachter allein. Ferner steht hier die unglaubliche Sache mit der Kröte. Ernst konnte angeblich einer Kollision nicht ausweichen, da die Schildkröte ihren Kurs seinen Ausweichmanövern anpasste. Ja, nee, ist klar. Beschädigungen? Keine, Captain, aber halt, es gibt einen Schadensbericht, der 2 Tage vor dem Ereignis liegt. Angeblich hat eine Münze die Hülle des Frachters und die Außenhaut eines Frachtcontainers durchschlagen. Laut Kommandant Ernst Recherchen soll die Münze angeblich von einer ehemaligen Raumstation der Erde stammen, die seinerzeit beim großen Crash zerstört wurde. Na denn. Commander Kürbis, bringen Sie uns ran. Tolba, nehmen Sie sich ein paar Männer und beamen Sie rüber. Lassen Sie aber das obligatorische Mädel mit der kurzen roten Uniform hier. Die gehen uns langsam aus. Checken Sie das Schiff und die Ladung und programmieren Sie die Steuerung als Slave. Dann fliegen wir den Frachter von hier aus. Das spart uns die Energie für den Traktorstrahl. Lieutenant Geier, Sie halten Kontakt. Ich bin in meinem Quartier. Kürbis, Sie haben die Brücke. Während Kapitän Jan-Lück von Quark in seinem Quartier eine weitere Krauterdelle repliziert, beamt das Außenteam auf die Bettlin 7. Alles scheint normal. Nur Kommandant Ernst bleibt verschwunden. Tiralun 6, Gamma-Quadrant. Flo Rabbi ist sauer. Er leitet die Bohrarbeiten seines Teams in den Trilithiumminen von Tiralun 6, doch seit gestern stockt die Arbeit. Die notwendigen Ersatzteile für den Stollenbohrer sind nicht wie avisiert eingetroffen. 2-mal ist der Bohrer in den letzten 76 Stunden bereits ausgefallen und bald ist er in einem so desolaten Zustand, dass auch die Ersatzteile nicht mehr helfen werden. Flo greift seinen Helm, ein weißes mit Nummern beschriebenes Erbstück aus längst vergangenen Tagen, und fährt los, um sich selbst vom Stand der Dinge zu überzeugen. In der Mine wird er schon von Mo erwartet. Mo fährt den großen Bohrer in der Mine. Sie kennt das Ding wie ihre Westentasche und Flo Rabbi auch, denn die beiden kennen sich nicht nur schon länger. »Na, wie geht's denn, meiner Kleen?«, fragt Flo. »Bis jetzt gut, aber jetzt bist du ja da«, grinst Mo zurück. »Was von Ernst gehört?« »Nein, noch nichts. Keine Ahnung, wo die Ladung bleibt, aber bislang war er immer zuverlässig. Wie geht's hier voran?« »Wenn ich den Bohrer mit dem Bohrkorb weiterfahre, habe ich hier in ein paar Stunden nur noch Einzelteile liegen. Dann benötige ich keine Ersatzteile mehr. Dann brauche ich einen komplett neuen Bohrer.« »Ach Mo, du kriegst das schon irgendwie hin.« »Nix Mo, diesmal nicht. Das würfe uns Monate zurück, keine Chance. Außerdem ist das Gestein hier härter als sonst. Das erklärt auch den Verschleiß. Und nebenbei, willst du mal was sehen?« »Was denn?« grinst Flo und streckt die Hände nach ihr aus. »Das vergiss mal lieber wieder. Nein, ich meine das.« Spricht's und legt den Hauptschalter um. Das Licht geht aus. Absolute Dunkelheit hüllt die beiden ein. »Finger weg! Flo, guck nach vorn!« Langsam gewöhnen sich Flos Augen an die Dunkelheit und plötzlich bemerkt er die winzig kleinen, leuchtenden blauen Adern, die das Gestein an einer Stelle durchziehen. »Was ist das?« fragt Flo. »Keine Ahnung. Der Quadcorder zeigt nichts an. Manchmal verändern sich die Linien. Es sind keine Einschlüsse. Es muss sich um eine Art Energie handeln und sie macht das Gestein hart.« »Lass mich mal ausprobieren«, erwidert Flo. »Finger weg von mir und dem Bohrer. Von dem hier ja. Gib mir einfach eine halbe Stunde.« Mit diesen Worten lässt Flo Mo stehen und fährt zurück in die Leitzentrale. Dort in einem Nebenraum bewahrt er alles Mögliche auf. Er nennt ihn liebevoll sein Museum. Mittlerweile ist das Außenteam zurückgekehrt. Die Bettlin 7 ist an den Bordcomputer gekoppelt und fliegt konstant im Abstand von 3 Kilometer hinter der Enterprise. Fernfight 5,5,4. Popov per Orpopreif. Für haben beim Frappfappfäpfen wie Feuerpfropf und Umfumampf am Umfumfumpen. Fäppen ihm mal Pirafumpfüpf. Böpp mal 5 Pfeife am Bombam. M vom Pomp. Nachdem er hinuntergeschluckt hat, fährt er fort. Logbuch der Orthopreis. Jan-Lück von Quark. Die Krauterdellen sind aber auch lecker. Mo kann Flo Rabbis Rückkehr kaum erwarten. Sie ist gespannt, was er sich wieder ausgedacht hat und ist froh, als sie seine Schritte hört. Keuchend trifft der Amborer ein. »Was keuchst du denn so?« fragt sie neugierig. »Ist halt schwer, das Ding, guck hier.« Mit diesen Worten präsentiert Flo einen uralten Pressluftbohrer aus der Zeit um die Jahrtausendwende. »Den habe ich aus meinem Museum und den probiere ich jetzt einmal aus.« »Entzückend. Hast du denn auch ein passendes Akku dafür?« »Der benötigt keinen Akku, sondern komprimierte Luft oder ein anderes komprimiertes Gas.« »So, so. Und woher nimmst du das?« »Vom Kühlsystem des Bohrers.« »Und das hält dein Relikt aus?« »Probieren geht über Studieren.« Erwartungsgemäß platzt der brüchige Druckluftschlauch, was Flo gehörig fluchen lässt. Mo grinst hingegen leise in sich hinein, bevor sie sagt, »Probier doch einfach den Abgasschlauch, der sollte den Druck halten.« Gesagt, getan. Es dauert eine Weile, den Schlauch am Bohrer zu befestigen, doch als Flo ihn einschaltet, scheint die Verbindung zu halten. »Schalt bitte mal kurz das Licht aus.« Mo schaltet aus und Flo setzt den alten Bohrer im Zentrum der bläulichen Linien an, sobald er sie erkennen kann. »Schalte bitte wieder ein.« Mo schaltet ein und Flo beginnt zu bohren. Der Pressluftbohrer macht einen ohrenbetäubenden Krach, scheint aber in die Wand einzudringen. Flo perforiert den Fels, bohrt schräg, bohrt gerade, sodass immer wieder kleine Stücke ausbrechen. Mittlerweile hat er ein Loch erzeugt, einen guten halben Meter tief und gute 30 cm im Durchmesser. Darin kann er die blauen Linien schon gut erkennen. Sie leuchten intensiver und bewegen sich schneller. Das Gestein wird immer härter und Flo kommt schlechter und schlechter voran. Er schwitzt, hat kaum noch die Kraft, den Bohrer zu halten, doch er will sich keine Blöße der Schwäche geben, hier, wo seine Kleine zuschaut. Gerade denkt er über eine erneute Pause nach, als der Bohrer unvermittelt etwas durchbricht und die Maschine bis zum Anschlag ins Bohrloch rutscht. Flo zieht den Bohrer aus der Wand und schaut hinein. Vor ihm scheint es einen Hohlraum zu geben. »Mo, hier ist was.« »Was denn?« »Weiß noch nicht, ein Hohlraum, kann aber nicht sagen, ob sich was darin befindet.« »Dann bohr halt weiter.« Nach einer weiteren halben Stunde hat Flo das Loch so weit erweitert, dass er etwas erkennen kann. Er zieht den Bohrer zurück und als sich der Staub verzieht, traut er seinen Augen nicht. »Mo?« »Ja?« »Komm mal rüber, du wirst nicht glauben, was ich sehe.« Als die Orthopreis das Tiralun-System erreicht, stellt Captain von Quark erneut ein Außenteam zusammen. Commander Tolber begibt sich mit Commander Kürbis auf die Battlin 7. Ein Landemanöver sollte grundsätzlich nicht per Fernsteuerung durchgeführt werden. Für die zwei Offiziere der Orthopreis stellt die Landung des Frachters keine sonderlich große Herausforderung dar, sodass Commander Kürbis sich nochmals auf dem Schiff umschaut, während Tolber sich dem Landeanflug widmet. Als Kürbis die Tür zum Holodeck passiert, fällt ihm die kleine rote Lampe auf, die signalisiert, dass das Deck in Benutzung ist. Offenbar hatte Kommandant Ernst das letzte Programm nicht beendet. Kürbis an Tolber. Hier, Tolber. Ich stehe gerade am Holodeck und es scheint noch ein Programm zu laufen. Habt ihr das nicht kontrolliert? Klar haben wir das kontrolliert, da lief nix. Komisch. Okay, ich gehe rein. Kürbis öffnet die Tür und tritt ein. Er steht in einem Zimmer mit Bett, Tisch, Schrank und Bücherregal aus der Zeit der Jahrtausendwende. Weil die Bücher das offenbar interessanteste sind, tritt er zum Bücherregal. Silberpelz, Karl May, Kescherwelten und eine Münze. Kürbis nimmt sie, um sie zu betrachten. Sie fühlt sich warm an und scheint zu leuchten. Das könnte die Münze sein, die die Hülle durchschlagen hat, sagt Kürbis mehr zu sich selbst. Aber sie wirkt gänzlich unbeschädigt. Was meinst du? Fragt Tolber. Ach, ich glaube, ich habe die Münze gefunden, die im Schadensbericht erwähnt war. Sonst noch was? Falls nicht, komm auf die Brücke, wir landen gleich. Mo und Flo starren ungläubig in das Bohrloch. Der Bohrer hatte die Wand einer Blase im Gestein durchstoßen. Diese Blase besitzt einen Durchmesser von ca. 40 cm. Gut, sowas kommt vor und ist nicht sonderlich verwunderlich. Was sich in der Blase befindet jedoch schon. Es ist ein brauner Häkelkäfer, so lang, braun, das heißt gute 8 cm lang. »Glotzt ihr nur oder seid ihr endlich fertig?« fragt etwas aus dem Bohrloch. Es ist Ostern und farbenfrohe Bilder von Parkplätzen gehen um die Welt. Farbenfroh? Ja, denn Einmalhandschuhe gibt's in vielen Farben und sie werden achtlos von Menschen nach dem Einkauf auf den Boden geworfen. Achtlos? Nein, denn ich behaupte, die machen das absichtlich, um möglicherweise anhaftende Keime nicht mit ins Auto oder gar nach Hause zu nehmen. Nun las ich auf Twitter die Tweets eines Arztes, die ich hier zusammengefasst zitiere. Zitate. Hört auf, medizinische Handschuhe in der Öffentlichkeit zu tragen. Das ist eine hygienische Sauerei großen Ausmaßes. Medizinische Handschuhe sind porös. Und unter Alltagsgebrauch werden sie noch poröser. Im medizinischen Alltag sind sie zur Reduktion größerer Verunreinigungen, zum Beispiel durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten, gedacht. Weder Träger noch Patient berührter werden durch medizinische Handschuhe geschützt. Vor und nach Gebrauch ist eine hygienische Händedesinfektion notwendig. Würde schätzen, das machen mindestens 50% des Gesundheitspersonals falsch. Nicht-Profis wohl 99%. Unter dem Handschuh vermehren sich Bakterien mit Freude in der feuchtwarmen Kammer. Spätestens nach dem Ausziehen hat man ohne Desinfektion eine Kloake an den Händen. Herzlichen Glückwunsch! Dazu kommt, Plastik gibt zigfach mehr Keime an die Umgebung ab als Haut. Man rennt nicht mit Gummihandschuhen durch die Gegend, es sei denn, man möchte eine Hygienesau sein. Fertig, kann das bitte mal in die Köpfe? Zitate Ende. Dann verweist er auf Artikel der PubMed und des Internets. Die PubMed ist laut Wikipedia eine englischsprachige textbasierte Metadatenbank mit Referenzen auf medizinische Artikel bezogen auf den gesamten Bereich der Biomedizin der Nationalen Medizinischen Bibliothek der Vereinigten Staaten. Und er verweist auf www.pflegenonline.de/keimschleuder-einmalhandschuhe. Tja. Das kann jetzt jeder für sich bewerten, wie er möchte. Doch eins ist klar, jetzt liegen die Keimschleudern Innenseite außen auf dem Parkplatz herum, werden überfahren, zu Mikropartikeln zerrieben, verteilt, vom Winde verweht, eingeatmet. By the way, zählen Latex und Vinyl eigentlich zum Mikroplastik? Egal. Und wenn nichts von obigen Zitaten und Aussagen stimmt, sind zumindest die Träger, die die Handschuhe nicht ordnungsgemäß entsorgen, zumindest Umweltsäue. Das kann man an dieser Stelle einmal festhalten. Apropos festhalten. Das tat die Erbin des Roten Hutes von Tequila mit einem Buch. Doch hört selbst. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 14. Kapitel ohne Titel. Die Legenden sagen, die Erbin des Roten Hutes von Tequila empfing ein schwarzes Buch von Marzipan Titan Pyromanix, einem Zauberer aus Marzipan-Titanstadt. Es sollte eine Leihgabe sein, doch jene Erbin war gar gierig und gab das Buch nicht zurück. Erbinnen von roten Hüten neigen zuweilen dazu, wenn ihnen der eigentlich geerbte Gegenstand abhanden kommt. Monate gingen ins Land, doch die Erbin erging sich in immer neuen Ausflüchten, warum sie das Buch noch behalten müsse. Sie klammerte sich förmlich daran, hütete es wie einen Schatz und versteckte es vor der Welt in der Hoffnung, dass es vergessen würde. So verstaubte das Buch in einer dunklen Ecke ungeachtet seiner wahren Aufgabe und geriet über die Jahre in Vergessenheit. Buch dämmert in seiner Ecke vor sich hin. Lange wurde es nicht mehr aufgeschlagen, seine Seiten berührt, seine Worte gelesen oder die spärlichen Bilder angeschaut. Ab und zu verirrte sich ein Bücherskorpion zwischen seine Seiten oder rollte eine Wollmaus über seinen Einband. Buch hat die Hoffnung aufgegeben, irgendwann einmal seiner Bestimmung nachzukommen, zu reisen, gelesen zu werden und seinen Inhalt zu teilen. So ist über die Jahre die Trauer über sein Schicksal einer gewissen Resignation gewichen. Buch zählt die Staubkörner auf seinem Einband und stellt fest, dass seit gestern 13 neue hinzugekommen sind. Dafür haben ihn einige Hausstaubmilben verlassen. Der Lauf der Dinge. »Na, wie ist es?« fragt Scorpi, der Bücherskorpion. »Nicht anders als gestern«, antwortet Buch. Scorpi lebt seit einigen Tagen zwischen Buchs Seiten und ist ein angenehmer Geselle, wie Buch findet. Wenn Scorpi nicht gerade Milben verspeist, bleibt immer Zeit für einen kleinen Plausch. Eine große Abwechslung verglichen mit den letzten Monaten. »Du musst das alles positiver sehen«, meint Scorpi. »Nicht immer so negativ.« »Du hast gut reden, du verstaubst schließlich nicht seit Jahren in dieser Ecke.« »Ach was, dafür bist du meine Speisekammer und wir können uns unterhalten. Ist das nichts?« »Das stimmt schon, in gewisser Weise, doch eigentlich wurde ich aus einem anderen Grund geschrieben. Ich sollte reisen, gelesen werden, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und nicht in einer Ecke vergammeln und vergessen werden. Es gibt keinen Grund, hier zu sein.« »Es gibt für alles einen Grund«, entgegnet Scorpi. Dass du ihn nicht erkennst, ist schließlich kein schlüssiger Beweis für seine Inexistenz. Du hast ja recht, aber versteh mich auch, es ist hier echt öde, von unseren Disputen einmal abgesehen. Wenn das mein Autor wüsste, er wäre durchaus unerfreut. Woher willst du wissen, dass er es nicht weiß? Dann würde er doch etwas tun. Dass du kein Handeln seinerseits erkennst, ist kein schlüssiger Beweis für seine Untätigkeit. Vielleicht tut er ja alles zu deiner Rettung, bislang nur ohne Erfolg. Menschen sind in dieser Hinsicht kompliziert. Sie müssen fortwährend ihr Handeln reflektieren, abwägen, ob es richtig oder falsch, gut oder böse ist. Moral, Ethik und teils kuriose Rechtsauffassung bestimmen ihre Möglichkeiten, sofern sie nicht geächtet werden wollen. Da haben wir es hier einfacher. Mit diesen Worten greift Scorpi sich eine vorbeikommende Milbe und beißt ein Stück ab. Gerade als er ein zweites Mal abbeißen möchte, bemerkt er eine schwache Vibration Buchs. Scorpi legt die angebissene Milbe zur Seite und seine Scheren auf den Einband. Du vibrierst. Bitte? Du vibrierst. Staub gerät ins Rutschen, Milben fallen herab. Der Bücherskorpion hält sich mit seinen Scheren fest. Die weiße Beschriftung des Einbands beginnt bläulich zu leuchten und die Vibration nimmt zu. Kannst du das bitte lassen? Ich mach doch gar nichts, erklärt Buch. Keine Ahnung, was das ist, vielleicht ein Erdbeben? Erdbeben leuchten nicht, Erdbeben vibrieren nicht, das sind mir grobe Stöße. Woher willst du das wissen? Ich hab's gelesen. Gelesen? Ich bin ein Bücherskorpion, schon vergessen, und dort hinten im Regal steht ein Lexikon. Es ist zwar alt, doch sollten Erdbeben sich nicht gravierend verändert haben, wie ich ferm... Scorpi stutzt, denn die Vibration hat aufgehört. Es hat aufgehört. Wie bitte? Du vibrierst nicht mehr. Da ist nur noch dieser bläuliche Schimmer auf deiner Schrift, so ein Leuchten, als wärst du aufgeladen. Ich bin ein Buch und kein Akku. Und sonst merkst du nix? Es hat sich nichts verändert? Nein, das heißt doch. Wo ist der Staub und wo sind die Milben? Dem außenstehenden Betrachter wäre sofort aufgefallen, was Buch langsam klar wird. Allem Staub der Umgebung zum Trotz und ungeachtet der Jahre befindet sich, von Scorpi einmal abgesehen, nichts mehr auf Buchs Oberfläche. Du bist sauber. Scorpi krabbelt näher an den sanft leuchtenden Titel. Vermutlich statisch aufgeladen. Scorpi krabbelt zum Buchrücken. Doch das hier ist ungewöhnlich. Mit diesen Worten zieht er eine Milbe aus dem Spalt zwischen Buchrücken und Verleimung, beißt einmal ab und stellt laut fest, die ist knusprig, wie gegrillt. Glotzt ihr nur oder seid ihr endlich fertig? Fragt etwas aus einem Bohrloch in einer Triliziummine auf Tiralun 6. Florabi und Mo schauen irritiert in das erweiterte Bohrloch. Jetzt hört auf zu gaffen und holt mich freundlicherweise aus diesem Loch. Mo und Flo blicken sich an und danach wieder ins Bohrloch, in dem ein brauner mit Eckzähnen bewehrter Häkelkäfer sitzt, der offensichtlich sprechen kann. Nun macht schon, ich beiß auch nicht ehrlich, meint der Käfer und bleckt die Zähne. Komm halt selbst raus, entgegnet Florabi. Wir sind heute spitz, finde ich, antwortet der Käfer. Oder vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, wer weiß. Aber was meint der Herr, wie es jemandem nach gefühlten Jahrtausenden im Fels ohne Holzhackschnitzel konstitutionell geht? Ist man dann kräftig gestählt und auf dem Scheitelpunkt seiner Leistungsfähigkeit? Na? Und? Irgendeine Idee? Der ist schon frech, meint Mo, als sie ihre Verwunderung überwunden hatte. Oh. Eine zweite Meinung, nicht zielführend, aber zumindest kann es sprechen. Wie ich das sehe, kommst du hier ohne unsere Hilfe nicht raus, entgegnet Mo. Also spar dir deine Frechheiten und sag lieb, bitte, bitte. Sonst verfülle ich dieses Loch mit Beton und du kannst hier unten versauern. Wenn's denn unbedingt sein muss, bitte, bitte. Geht doch. Flo, jetzt hol ihn endlich raus. Unbegeistert schiebt Flo Rabbi den Bohrer ins Bohrloch, woraufhin sich der Käfer daran festbeißt. Dann zieht Flo den Bohrer samt Käfer aus dem Loch. Danke. Und was machen wir jetzt mit dem, fragt Flo. Jetzt wären ein paar Holzhackschnitzel ganz nett, damit ich wieder zu Kräften komme, meint der Käfer. Mein Name ist übrigens Solang Braun. In der Zwischenzeit haben Kommander Tolba und Kommander Kürbis die Battlin 7 in Dock 3 gelandet. Während die Fracht entladen wird, vertreten sich die Offiziere die Beine und suchen Flo Rabbi auf, um ihm über die Vorfälle zu berichten. Das ist alles mehr als merkwürdig, mein Flo. Ja, und das Merkwürdigste ist diese Münze, erklärt Tolba. Sie ist vermutlich der Gegenstand, der die Schiffshülle und den Frachtcontainer durchschlagen hat. Trotz der Energie des Aufschlags ist sie kaum verformt oder beschädigt. Flo nimmt die Münze entgegen und schaut sie sich genau an. Ihm entgeht nicht das bläuliche Leuchten, das von ihr ausgeht. Haben Sie das Leuchten bemerkt? Ja, es trat auf dem Holodeck des Frachters auf. Dort war es ganz stark, doch im Dock war davon fast nichts mehr zu sehen. Hier leuchtet die Münze hingegen wieder stärker. Ich kenne dieses Leuchten, sagt Flo und erzählt den Offizieren, wie er den Käfer gefunden hat. Ein sprechender Häkelkäfer namens Solang Braun. Ja, nee, ist klar, entgegnet Kommander Kürbis, als Flo Rabbi seine Geschichte beendet hat, woraufhin Flo im Nebenraum verschwindet. Ernsthaft, Tolba, der hat sie doch nicht alle. Vielleicht zu viel Trilithium geschnupft oder was weiß ich. Keine Beleidigungen, Kürbis, warten wir es ab. Vielleicht kann er uns ja über... So, meine Herren, unterbricht Flo, der gerade aus dem Nebenraum zurückkehrt. Wie erklären Sie mir denn das hier? Mit diesen Worten platziert er Solang Braun auf dem Tisch. Oh, eine sehr schöne Handarbeit, erwidert Kürbis. Von Ihrer Frau? Kürbis beugt sich vor, um nach Solang Braun zu greifen, als dieser unvermittelt zu sprechen beginnt. Fass mich an und du brauchst eine neue Hand. Irritiert stockt Kürbis und schaut in die Runde. Ihr Menschen glaubt Dinge nicht einmal, wenn ihr sie seht, sagt Solang Braun und bleckt seine Eckzähne. Und nein, ich bin keine kollektive Halluzination. Ich bin Solang Braun, der erste, letzte und einzige seiner Art. Ach, und wo wir gerade so nett plaudern, hat zufällig einer der Herren Holzhackschnitzel dabei? Mit einem süffisanten Lächeln lehnt Flo Rabbi sich in seinem Stuhl zurück. Soweit zum Schnupfen von Trilithium. Über die nächsten Minuten, sprich den weiteren Verlauf des Gesprächs, kann man entspannt den Schleier des Vergessens legen. Wichtig ist nur, dass die Fakten zur Münze noch einmal erörtert werden, woraufhin Solang Braun verlangt, sowohl die Münze als auch das Holodeck des Frachters zu sehen, weil die Münze dort stärker geleuchtet haben soll, was ihn wiederum vermuten lässt, dass es dort noch einen magischen Gegenstand geben muss. Selbstverständlich gibt es zunächst eine Diskussion, ob man so etwas Absurdem wie einem lebendigen Häkelkäfer den Zutritt zu einem Raumfrachter gestatten dürfe. Am Ende siegt jedoch die Neugier der Beteiligten und man brachte den Käfer auf das Holodeck der Bettlin 7. »Wo genau lag die Münze?«, fragt Solang Braun. »Genau hier«, antwortet Kommander Kürbis und platziert die Münze auf dem Bücherregal. »Setzt mich ebenfalls dorthin.« Noch bevor Flo Rabbi Solang Braun auf dem Bücherregal direkt neben der Münze platziert, spürt der Käfer die Magie, die von Buch ausgeht. Doch auch das Buch bemerkt, dass sich etwas verändert hat und plötzlich überzieht Buch ein Netz von bläulich schimmernden, beweglichen Linien. Solang Braun spürt, wie ihn eine nie dagewesene Kraft durchströmt. Vergessen sind die Gedanken an Holzhackschnitzel. Er streckt seine Flügel, probiert ein paar Schläge und krabbelt unter den ungläubigen Blicken der Anwesenden auf das Buch zu. Je näher er dem Buch kommt, umso intensiver leuchten die Linien, die sich immer schneller bewegen. Kaum hat er es erreicht und seine langen Fühler ausgestreckt, um es zu betasten, als unter lautem Summen eine Art Miniaturlichtbogen überspringt und Solang Braun mit Buch verbindet. »Computer, Programm abschalten«, ruft Kommander Kürbis, woraufhin Raum und Einrichtung verblassen und der Gitterstruktur der Holodeckwände weichen. Doch nicht alles ist verschwunden, denn auf dem Boden liegen ein schwarzes Buch, eine Münze und ein brauner Häkelkäfer, der just in diesem Moment seine Flügel ausstreckt und sich in die Lüfte erhebt. Ein Brummen, lauter als eine Hummel, erfüllt den Raum. Solang Braun fliegt zunächst ein paar Kreise und dann zur Decke hinauf, wo er in der Luft stehen verharrt. Dann setzt er in eine Art Sturzflug Richtung Buch an, erreicht es, kollidiert und ist mit einem hellblauen Blitz verschwunden. »Du bist der beste Milbengrill der Welt«, schwärmt Scorpi. »Die war aber auch leck.« Bevor der Skorpion seinen Satz beenden kann, blitzt es hellblau aus dem Einband des Buchs und etwas Braunes bricht hervor. Ein lautes Brummen erfüllt den Raum, scheint sich kurz zu entfernen, bevor es wieder lauter wird und ein Käfer, Solang Braun, in der staubigen Ecke landet. »Tatsächlich, es gibt zwei Bücher«, sagt Solang Braun mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. »Zwei Bücher? Lächerlich, es gibt unzählige Bücher«, erwidert Scorpi. »Was?«, fragt Solang Braun. »Was stellst du denn da?« »Ich bin ein Bücherskorpion und sollte es wissen.« »Hm, und ich bin Solang Braun, ein Häkelkäfer und der einzige meiner Art.« »Pech für dich.« »Pech für mich? Vorsicht, Winzling. Du willst ein Skorpion sein und hast nicht einmal Schwanz und Stachel? Ich an deiner Stelle wäre da ganz vorsichtig, erwidert Solang Braun und bleckt seine Eckzähne. Ganz ruhig, Brauner, ich will dir ja nix. Ich finde es nur schade, dass du keine Artgenossen hast. Aber was war das eben mit den zwei Büchern? Nun, das Buch, auf dem du sitzt, gibt es nochmal. Das ist nichts Besonderes. Manche gibt's auch mehrere tausendmal. Das mag ja sein, aber dieses Buch hier ist anders. Es ist magisch und es ist ein Wurmloch, erklärt Solang Braun. Du meinst ein Milbenloch, verbessert Scorpi. Aber das liegt nur daran, weil es hier in der Ecke verstaubt. Doch eben hat es vibriert und geleuchtet und danach war es blitzblank. Nein, ich meine Wurmloch oder Torschlüssel. Beide Bücher sind miteinander verbunden und magische Lebensformen wie ich können von einem zum anderen reisen. Und wo kommst du jetzt her? Ich schwebte lange Zeit in einer Holzvitrine über Holzhackschnitzeln. Auf einmal gab's einen Knall und ich landete in einem engen, dunklen Raum. Keine Ahnung, wie lange ich da drin war. Doch kürzlich hat ihn jemand aufgebohrt und mich befreit. Solang Braun erzählt seine Geschichte und Scorpi kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Na, das erklärt zumindest, warum ich mich mit diesem Buch unterhalten kann. Das konnte nämlich kein Buch vorher. Wir kennen uns aber auch noch nicht lange. Das ist aber noch nicht alles. Als ich das andere Buch zum ersten Mal berührte, waren wir plötzlich miteinander verbunden. Und seitdem weiß ich alles, was darin steht. Und darum weiß ich auch, dass diese zwei Bücher identisch sind. Denn in diesem hier steht exakt dasselbe. Aber warum kümmert dich das? Tja, weil ich, sofern ich diesen Büchern Glauben schenken darf, an diesem ganzen Schlamassel schuld bin. Schlamassel, die perfekte Rückleitung zu Corona. Haltet 1,5 Meter Abstand, besser 2, sagen sie. Nicht immer ein guter Rat. Wie ich auf Twitter erfuhr, gibt es eine belgisch-niederländische Studie, die diese Abstände gerade beim Joggen oder Radfahren als zu gering erachtet. Man solle es auf jeden Fall vermeiden, sich im Windschatten von Spazierenden, Joggern oder Radfahrern aufzuhalten. Der Abstand von 1 bis 2 Metern erschiene zwar effektiv, wenn man sich stillstehend in Räumen oder bei wenig Wind im Freien aufhielte, nur beim Spazierenlaufen oder Radfahren sollte man besser aufpassen. Wenn jemand beim Laufen atmet, niest oder hustet, bleiben die Tröpfchen hinter ihm in der Luft. Eine Person, die gegebenenfalls hinter ihm im sogenannten Windschatten läuft, bewegt sich durch die Tröpfchenwolke, deren Partikel nur langsam zu Boden sinken. Personen, die niesen oder husten, verbreiten diese Tröpfchen mit größerer Kraft, aber auch Personen, die nur atmen, lassen Partikel hinter sich. Die Wissenschaftler haben verschiedene Modelle analysiert und kamen zu dem Schluss, dass für Personen, die sich hintereinander in dieselbe Richtung bewegen, ein Abstand von 4 bis 5 Metern eingehalten werden sollte, beim Laufen, Joggen und langsamen Radfahren der Abstand schon 10 Meter betragen und beim anstrengenden Radfahren 20 Meter betragen sollte. Fazit: Wenn man jemanden passiert, sollte man sich tunlichst nicht in derselben Linie bewegen und immer einen ausreichenden Abstand halten, zu Radfahrern beispielsweise 20 Metern. Auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, würde ich nun im Hinblick auf diese Studie eine Maskenpflicht für Sportler einführen, um die imitierte Tröpfchenwolke gering zu halten, weil derartige Abstände auf Trassen sowie in Wald und Flur meist nicht einhaltbar sind. Abgesehen davon, dass die meisten Radfahrer diese Abstände erfahrungsgemäß auch nicht einhalten würden. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radiokrd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Und extra. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da.